1. Zu Gina Zit Versamelti Konig Salomo Di Altesten Israel Soe El Stammeshaupter in Jerusalem, Die Bunslade des Herrn Aus der Stad Davids, also von Berg Zion, in den Neuen Tempel zu Überführen. 2. Almana Israels Kamen im Monat Ethanim, dem siebten Monat des Jahres, waren des Lobhuttenfestes bei König Salomo zu Zamen. 3. Sobald Elfurenden Manna Israels eingetroffen waren, hoben die Priester die Bundsladen, msien ihren Bestimmungsort zu Trajan. 4. Die Priester und Leviten brachten die Leid des Herrn, das Offenbarungszelt und El Heiligen Gegenstand, die sich zuvor im Zelt befunden hatten, hinauf zum Tempel. 5. König Salomo und die gesamte Versammelte Gemeinde Israel standen vor der Leid und opften so viel Schaf und Rinder, dass man sie weder zahlen noch genau berechnen konnte. 6. Anschließend brachten die Priester die Bundslade des Herrn in ihren Vorgesehenenplatz im Inneren Heiligtum des Tempels, dem Allerheiligsten, und stellten sie unter die Flügel der Cherubim. 7. Die Cherubim breiteten ihr Flügel über den Standort der Leid aus, so dass sie sowohl die Leid als auch deren Tragstangen von oben her vollständig bedeckten. 8. Die Tragstangen waren so lang, dass ihr Enden vom Heiligen Verum aus sichtbar waren, von außerhalb des Gebäudes jedoch nicht wahrgenommen werden konnten, dort befinden sie sich bis heute. 9. In der Leid befand sich nichts außer den zwei Steinen und Tafeln, die Mose und Berg Horeb hineingelegt hat, als der Herr den Bund mit den Israeliten schloss, nachdem sie Ägypten verlassen hatten. 10. In dem Moment, als die Priester das Heiligtum verließen, erfüllt ein dichter Wolk den Tempel des Herrn. 11. Aufgrund dieser Wolk war es den Priestern unmöglich, ihren Dienst fortzusetzen, da die Herrlichkeit des Herrn das gesamte Gebäude erfüllt. 12. Daraufhin sprach Salomo, der Herr hat erklärt, dass in einer dunklen Wolk wohnen mochte. 13. Nun habe ich dir ein praktisches Haus gebaut, ein Stadt, und der du für all ewigkeit thronen kannst. 14. Danach wandte sich der König im und segnet die gesamte Gemeinde Israel, waren all anwesenden respektvoll stehen blieben. 15. Sagt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der meinem Vater David ein Versprechen gegeben und es nun durch sein Handeln erfüllt hat. 16. Gott hat gesagt, dass sie dem Aussage aus Ägypten kein Stadt erwollt habe, dort einen Tempel zu bauen, bis schließlich Jerusalem und David als Herrscher über sein Volk auswählt. 17. Mein Vater David hat zwar die fest Absicht, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, einen Tempel zu errichten. 18. Doch der Herr entgegnet ihm, das sein Entschluss, ein Haus für seinen Namen zu bauen, zwar lobenswert und gottesei. 19. Denach sollte nicht selbst den Tempel bauen, sondern sein leiblicher Sohn sollte dieses Vorhaben für den Namen des Herrn verwirklichen. 20. Der Herr hat sein Wort gehalten, denn ich bin die Nachfolge meines Vaters David angetreten und habe den Tempel für den Namen des Herrn gebaut, genau wie es angekündigt hat. 21. Dort habe ich auch einen Platz für die Leid eingerichtet, in der sich das Dokument des Bundes befindet, denn der Herr beim Aussage aus Ägypten mit unseren Vorfahren schloss. 22. Salomo trat nun vor den Alter des Herrn, breitet vor den Augen der gesamten Gemeinde sein Hand zum Himmel aus und begann zu beten. 23. Sprach, Herr Gott Israels, es gibt weder im Himmel noch auf der Erde einen Gott, der dir gleicht, da du deinen Bund bewahrst und denen nicht erweist, die dir aufrichtig folgen. 24. Du hast das Versprechen gehalten, das du deinem Diener David gegebenest, was du damals angekündigtest, ist heute sichtbar in Erfüllung gegangen. 25. Darum bitte ich dich nun, Herr, halte auch die weitere Zusagen meinen Vater, das ist im Nahen einem Nachfolger auf dem Thron fällen wird, sofern sein Son gehorsam vor dir leben. 26. O Gott Israels, lass nun bitte dein Wort wahr werden, das du deinem Diener David, meinem Vater, feierlich gegebenest. 27. Doch. Won't Gott tatsächlich auf der Erde? Wenn selbst der Himmel und die höchsten Himmel dich nicht versehen können, wie wenn ich dann dieses Haus, das ich erbaut habe. 28. Denn ich bitte ich dich, Herr, mein Gott, Schenk dem Gebeten dem Flehen deines Dieners Beichtung und Hör auf den Hilferuf, den ich hüt vor dich bringe. 29. Mogen den Augentag und Nacht über diesen Tempel offenstehen, von dem du gesartest, das dein Name dort sein soll, und hör das Gebet, das und diesem Ort gesprochen word. 30. Hör auf das Flehen deines Volks Israel, wenn es sich diesem Ort zuwenden, vernimm es in deiner Wohnung im Himmel, und wenn du es horst, so vergibens 31. Wenn jemen beskuldigt word, sichen seinem nachsten versundigt zu haben, und ahia vor deinem alter einen edabeljen muss, sein unschuld zu beweisen, 32. Dann hör du im Himmel zu und schaff gerechtig keet, indem du den Schuldigen bestrafst und den Unschuldigen entsprechend seiner Rechtschaffenheit bestätigst. 33. Wenn dein Volk Israel von Feinden besiegt word, weil es eigigen dich gesundig haben, sich dann aber zu dir bekehren und in diesem Haus zu dir beten, 34. Dann erhor es im Himmel, vergib ihnen ihr Sünde und für es Zurück in das Land, das du einst deren Vorfahren gegeben hast. 35. Wenn der Himmel verschlossen bleibt und kein Regen fällt, weil das Volk gesundigt hat, es aber in diesem Ort Ruhe Segen und sich von ihren Sünden abwenden, 36. Dann hör es im Himmel und vergib ihnen, lehr es den richtigen Weg und sende Regen auf das Land, das du ihnen als dauerhaften Besitz verliehenest. 37. Sollte im Land ein Hungersnot, Pest, Getreide Krankheiten oder ein Insektenplage ausbrechen oder sollte ein Feind die Stadt belagen oder Igendien and not eintreten, 38. Wenn dann ein einzelner Mensch oder das ganz Volk Israel in seinem Gewissen Schmerz empfindet und sein Hand bitten zu diesem Tempel ausstreckt, 39. Dann hör du im Himmel und vergib, handel und jedem Menschen so, why es seinem Hasen entspricht, denn du allein kennst deinen ersten Gedanken aller Menschen. 40. De Dirch wer den SIE dich allerseit respektieren, solange SIE in dem Land leben, das du unseren Vorfahren geschenkt hast. 41. Auch wenn ein Ausländer der nicht zu deinem Volk gehort, aus einem fernen Land kommt, weil von deinem großen Namen gehort hat, 42. Denn die Menschen wer den von deinem Markt und deinem starken Eingreifen erfahren, und wenn kommt, an diesem Tempel zu beten, 43. Dann erhor in im Himmel und erfull sein Bitte, damit il Volker der oder deinen Namen anerkennen und dich ebenso ehren wie dein Volk Israel. 44. Wenn dein Volk auf deinen Befehl hin in den Krieg zieht und sie in Richtung der Erwalten Stadt und Diocese Tempel zu dir beten, 45. Dann vernimm er Flehen im Himmel und verhelf ihnen zu ihrem Recht. 46. Falls es gegen dich sundigen, denn kein Mensch ist one Sunday, und du es im Zorn eren Feinden auslieferst, so dass es in ein fremdes Land verschleppt wer den, 47. Wenn es dann in der Gefangenschaft zur Einsicht kommen, beruhen und zu dir rufen, dass es unrecht getten und gottlos gehandelt haben, 48. Wenn SIE sich also von ganzem Hasen bekehren und in Richtung ihres Heimatlands und Diocese Hauses zu dir beten, 49. Dann hör Gebet im Himmel, und deinem Thron, und verschaff ihnen gerechtig keet. 50. Vergib deinem Vokal übertretungen und bewirk, dass ihr Entführer Erbarmen mit ihnen haben und SIE gutig behandeln. 51. Den SIE sind dein eigenes Volk, das du aus der Extremen not Ägyptens, die y ein glühender Schmelzofen war, herausgeführt ist. 52. Mogen den Organ offen sein für das Flehen deines Volks, damit du SIE jeds mal erhorst, wenn SIE dich Hilf anrufen. 53. Du hast SIE namlich aus allen Volken der oder als dein besonderes Agentum ausgesondert, why du es dirch mos versprochenest, als du unser Vater aus Ägypten fertist. 54. Als Salomo sein Gebet bindet hat, habe sich vor dem Alter des Herrn, wo mit ausgebreiteten Handen auf den Nien gelegen. Hat. 55. Stellte sich auf und segnet die gesamte Versammlung Israels mit lauter Stimme. 56. O sagt, gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe geschenkt hat, genau wie es versprochen hat, kein einzig seiner guten Zusagen durch Mose ist unerfüllt geblieben. 57. Der Herr, unser Gott, Moj mit unsein, yo mit unsiren vorfahren war, emoj uns niemals verlassen oder verstassen. 58. Emoj unsir hasen zu sich lenken, damit wir seinen wegen folgen und elgebot und gesetz halten, die unsiren vatten gegeben hat. 59. Mojen dies wert meins gebets dem herntag und nacht gegen wartig sein, damit a seinem diener und seinem volk Israel taglich zu ihrem recht verhilft. 60. Damit al volker der welt erkennen, das der Herr allein Gott ist und es keinen anderen gibt. 61. EU a hose abasol dem hern, unsirem Gott, ungeteilt gehoren, damit a nack seinen regeln lebt und sein gebot befolt, so why are es hut tut? 62. Danach brachten der König und ganz Israel gemeinsam zahlreich Schlachtop für vor dem Herrn dar. 63. Salomo opfert insgesamt 22.000 Rinder und 120.000 Schaf als Friedensopfer, auf dies Weise weiten der König und das Volk den Tempel des Herrn ein. 64. An jenem Tag weit der König auch den mittleren Teil des Vorhofs, die der Bronzen Alter zu klein war, die enorm Menschen brand von Speisapfen soe das Fett der Friedensopfer aufzunehmen. 65. So feiert Salomo mit Gans Israel ein gewaltiges Fest, und dem Menschen aus dem ganzen Land teilnahmen, sie feierten insgesamt wirsen Tage lang vor dem Herrn. 66. Am Ochten Tag der Zweiten Wash Entlius das Volk, sie dankten dem König und Kurten voller Freudnack Hauses Uruk, weil der Herr David und seinem Volk so viel Gutser Wiesen hat.